respect for my peers, man. Love and respect for my peers, man. Love and respect for my peers, man. Love and respect for my peers, man. Love and respect for my peers. I'm gone. Hello Music Lovers, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Sunday Service, heute mit Musik von BBO, ich habe Fortet dabei, außerdem Noise von Van Dyke Parks, Primal Scream mit einem neuen Album, dann Pop Levi, She and Him, es gibt Musik von Major Lazer von der Akron Family, von einer ganz großartigen Band namens Cayucas, das aber erst ein bisschen später in der Sendung. Eben gerade hörten wir When Saints Go Machine, die Band aus Dänemark, klingt eigentlich nach dem klassischen IKEA-Rock, den man sonst so aus dem nordischen Nachbarland kennt. Love and Respect hörten wir, den Track featuring Killer Mike, und Killer Mike war auch auf einem der letzten Outcast-Alben Stankonia zu hören. Das Ganze als Vorbote zum demnächst erscheinenden Album, und das hat auch einen Titel, und soll es Infinity Pool heißen, erscheint Ende des Monats. Weiter geht's hier mit Young Galaxy. I work the mines till the break. Galaxy hörten wir mit ihrem Track Fall for You. Ich habe von der Band noch nie was vorher gehört, muss ich zugeben, obwohl sie jetzt mit Ultramarine schon ihr zwischen viertes Album rausbringen. Die Band kommt aus Montreal, also aus Kanada, und hat dieses neueste Werk allerdings in Göteborg aufgenommen, in einem Studio von einem ihm bekannten Produzenten, der eigentlich eher sonst elektronische Musik macht und so ein bisschen elektronisches Schlagzeug, zumindest von der Rhythmik her, ja auch ein bisschen zu vernehmen gewesen, eben hier bei Young Galaxy. Wer sehr rhythmisch unterwegs ist, schon seit Jahren, das sind Chick, deren neuestes Album Thriller ist ein wirklich großartiges Werk. War auch vor 2 Wochen hier Album der Woche beim Sunday Service. Hör doch mal rein. Hier kommt der Track Slit von Chick. Friend. Slit hieß dieser Track von Chick Chick Chick von ihrem neuesten Album Thriller. Die Band um Nick Offer aus New York klingt auf einigen Songs, wie dem eben gehörten, schon teilweise wie ältere Stereo MCs Tracks. Also ein bisschen Back to the Roots könnte man fast sagen, auch für Chick Chick Chick, die ja auch nochmal eine zweite Band damals hatten namens Out Hut, die sich dann irgendwann aufgelöst haben, um sich mehr auf Chick Chick Chick zu konzentrieren. Und auch die waren so ein bisschen Dance-lastiger. Auch das ist auf diesem neuesten Album wieder ein bisschen zu hören, Thriller. Auch dort, wie gesagt, back to the roots, back zu dem alten Out-Hut-Sound. Major Lazer waren mal ein Duo, bestehend aus Switch, einem englischen Hip-Hop-DJ, und Diplo. Ersteres ausgestiegen, Diplo macht alleine weiter, nicht wirklich, aber ich glaube, zwei, drei Buddies sind noch dabei. Zumindest was das Songwriting angeht, hat er die Hauptrolle übernommen. Das neueste Album mit dem Titel Free the Universe klingt ziemlich abwechslungsreich. Hier der Track You're No Good. An den Vocals hört ihr unter anderem Santigold. She said she want me in her life. Loving at the daytime, loving at the night. She said if loving me is wrong, no time at all, she no wanna be right. She don't dream. The dog become night. She know me. For the best of her life. Teacher, it all right, kiss her, be smart. As she make a sweet sound on top of her life. My ooh, ooh, ooh. My baby. My ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, oo You're No Good. Sandy Gold war auf jeden Fall hier ziemlich gut rauszuhören von den insgesamt 4 oder 5 Sängerinnen und Sängern, die bei diesem Track mithelfen durften bei Major Lazer und ihrem Debütalbum, nicht Debütalbum, zweiten Album Free the Universe. Debütalbum damals hieß Guns Don't Kill People, Lasers Do, vor, weiß ich nicht, 3, 4 Jahren gut erschienen. Eine ziemlich spannende Platte auch. Auch die neue ist ziemlich unterschiedlich von den Songs her. 14 Tracks sind drauf und dadurch, dass bei jedem Song unterschiedliche Gastsänger und Sänger dabei sind, von Santi Gold über Amber Kaufman von den Dirty Projectors, dann ist Busy Signal dabei, Shaggy, Peaches, Elephant Man und so einige andere. Dadurch klingt auch jeder Song einen Tick anders und ist auch immer irgendwie anders produziert. Nicht so eine Masche, die von A bis Z durchgezogen wird, wie man das bei anderen Künstlern aus dieser Ecke kennt, sondern Diplo alias Major Lazer hat schon ziemlich viel unterschiedliche Sachen in petto. Man kennt das auch von seinen Mixtapes, die er in den letzten Jahren in meinem Netz veröffentlicht hat, wo auch Gastsänger eingeladen hat, wo dann Songs gecovert werden, remixed werden, nochmal neu gemischt werden, was auch immer. Auch das klingt immer sehr abwechslungsreich und sehr gut und das wird hier fortgesetzt auf den neuesten von Major Lazer. Das kann manchmal nerven, weil man nicht wirklich so ein Sound, wo man sich drauf einstellen kann, aber auf der anderen Seite ist es auch wirklich eine Bereicherung für die Ohren. Wir haben noch einen Track von ihm, und zwar Jessica an den Vocals, Ezra König von Vampire Weekend. My bathing suit's drying on the porch. My mother is crying upstairs. It's bad man, you bad man. And all I want is my Jessica. Mein Jessica, mein Jessica, mein Hezekiah. Mein Hezekiah, mein, mein. Smile. tiefe Bässe und Dancehall-Sounds sind das Markenzeichen von Major Lazer. Die gibt es auch zu hören auf dem neuesten Album Free the Universe. Eben gerade Jessica, der Track mit Ezra König von Vampire Weekend an den Vocals. Vampire Weekend bringt auch diese Woche ihr neuestes Album raus. Ich habe es noch nicht gehört, noch nicht in den Händen gehalten. Vielleicht ja nächste Woche was zu hören hier in der Sendung. Weiter geht's mit Tomahawk. Ein bisschen Kontrastprogramm sozusagen zu Major Lazer. Tomahawk, die Band um John Stanier, kennt man von Helmet oder auch Battles, mit Mike Patton von Faith No More und diversen anderen Bands und noch ein paar andere Buddies dabei. Odd Fellows heißt ihr letztes Album, erschien im Februar. Davon nochmal hier für euch der Track Typhoon. Anderer Gitarrensound jetzt hier beim Sunday Service gerade eben mit Tomahawk, ihr Track Typhoon vom Album Odd Fellows. Und wer natürlich Mike Patton kennt und seinen ganzen Projekten, der weiß auch, was er bei Tomahawk musikalisch zu erwarten hat. Das kann man von der nächsten Band nicht sagen. Honigbahner heißen sie, und bei Honig muss ich immer an, weiß ich nicht, Sonnenblumen, grünen Wiesen und lieblicher Musik denken, aber falsch gedacht. Honigbarna sind eine Band aus Norwegen, die auch eher so nach den Hives klingen als nach, ich sag mal, Schulschlussmusik. Vom Album mit dem Titel Wer denn er Enkel, hier der Track Fuck Kunst, in Klammern Dance Dance. Yeah. fat one in the air like a farting cow. Somehow this all supposed to make sense, man. Weather burning ozone, sesame or methane. Dealing with these matters of the heart is like a chest pain. Always feel worse before it's better like the best brain. Find a bully, start a fight till it's lights out. When seven herbs work together like cardiovite might. Doubt, wise, up all night, work all day and beyond. Leaning in between woke and sleep like how. Peeping like a wise owl. Stay up all night, working all day. Still be eyeing, leaning between woke and sleep like how. Keeping on the creeping, peeping like a wasting more time than Paul and Ma spent. Paying way much too attention to a carbon palm print. Stomp the cement, sometimes you gotta get your arm bent. Just to see through the storm that came before the calm went. Silence is live sound, driving around. Dodging his only cousin like on 5 pound. To get the cheese, be in it for the cow. Living every minute like the first hours like infinite now. Now. All night, work all day, still be alright. Stay leaning between woke and sleep like how. Keeping on the creep, peeping like a wise owl. Snatch it all night, get it all day, and be alright. Between woke and sleep like how. Keep it on the creep, kid, peeping like the owl. Ihr hört den Sunday Service und das gerade klang so ein bisschen wie so ein gedopter Track aus der Antikern-Schmiede. Das stimmt nur so halb, das gerade eben waren The Child of Love mit dem Track Owl, aber in den Vocals war MF Doom zu hören, die man halt aus der Antikern-Clique kennt. The Child of Love, das ist Cole Williams, der wohnt zurzeit in Amsterdam und hat hier mit The Child of Love gerade eben sein Debütalbum veröffentlicht. 2-3 Tracks wurden auch schon mal vorher als Single ausgekoppelt und gab es hier zu hören. Das klang dann immer so ein bisschen nach, weiß ich nicht, Pop Levi oder Prince in der Neuzeit vom musikalischen Ansatz her. Und man höre und staune, das Album wurde teilweise produziert von Damon Albarn, von Blur oder Gorillaz und auch diversen anderen Projekten natürlich. Und bei einem Song ist er auch dann wirklich dabei an den Vocals. Den hören wir nicht, sondern noch einen weiteren Track von The Child of Love und der heißt Fly. I'm gone, there's Eben klang es noch nach Antikin. Hier hätte man auch ein bisschen Gnarls Barkley raushören können. Das waren The Child of Love mit dem Track Fly. Das Ganze vom Album The Child of Love, produziert, wie gesagt, teilweise von Damon Albarn. Und große Namen sind ja auch dazu da, um ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen. Ich glaube, sonst würden wahrscheinlich weniger Leute sich diese Platte anhören und eventuell ja dann auch kaufen. Wo wir gerade bei unterschiedlichen Sounds sind, auf einer Platte, den gleichen Sound seit Jahren machen The Bevis Front. Die Band um Nick Salomon veröffentlichte gerade das 21. Album, White Numbers heißt das. Die Band komplettiert, neben Nick Salomon sind dabei Paul Simmons, kennt man von den Alchemists oder von Ed Fellows Casino oder auch von Jello Biafra. Dann ist Adrian Shaw dabei von Hawkind und anderen Projekten und Dave Pierce von The Bevis Front. Hier der Track Optimalic Microdots. Micro Dots, das waren The Bevis Front, der Track vom Album White Numbers, erscheint als dreifach Vinyl oder Doppel-CD, hat insgesamt 24 neue Tracks. Einer davon ist über 40 Minuten lang, so ein Instrumentalstück, wo drauf gejammt wird. Also für alle Bevis Front-Fans genau das Richtige. Für alle anderen empfehle ich ältere Platten, die irgendwie dann doch besser klangen damals, als die Band, keine Ahnung, noch ein bisschen jünger war auf jeden Fall. Veronica Falls, auch eine Band aus England, haben gerade mit Waiting for Something to Happen ihr zweites Album veröffentlicht. Hier ihr Track Tell Me. Thank you. Tell Me, das Verlangen hier, Veronica Falls, der Track vom Album Waiting for Something to Happen. Nach so viel Indie-Gitarren-Geschrammel ist wieder Zeit für Elektronisches und für ein bisschen beatlastigere Musik. Der Track hier, unglaublicherweise schon 10 Jahre alt, klingt aber immer noch wie brandaktuell. Hier kommt Fortet mit As Serious As Your Life. as serious as your life. Das war Fortet, der Track exakt 10 Jahre alt und auf dem Album Rounds zu hören, welches eben vor 10 Jahren erschien. Damals das dritte Album von Fortet. Inzwischen hat er 6 oder 7 veröffentlicht. Und damals eigentlich wirklich die Blaupause für elektronische Musik mit ein bisschen folkigen Ansatz dabei. Also auch mal eine zwölfseitige Gitarre, die aufgenommen und reingesampelt wurde oder ein paar Flötensounds hier und da. Das Ganze wirklich ein hervorragendes Werk, und wer sie nicht im Schrank stehen hat, schon seit 10 Jahren, hat die Chance, das nachzuholen. Denn Rounds wird jetzt nochmal wieder veröffentlicht. Nach 10 Jahren dieses Album von Fortet, wirklich weltbewegend. Und Fortet alles Kieran Hebden, nicht nur als Elektronikmusiker ziemlich gut, sondern auch mit seiner Band Fridge, hatte damals großartige Musik gemacht. Die gibt's leider, glaube ich, auch nicht mehr so richtig. Wer alte Fridge-Platten finden sollte oder wenn die wieder veröffentlicht werden sollten, auf jeden Fall sofort zuschlagen. Alles, was Kieran Hebden anfassen wird, ist einfach nur ziemlich großartig. Von ihm noch ein Track von eben diesem Album Rounds, der Track Unspoken.